Aber manchmal wurde das unbeschwerte Leben von den Menschen jäh unterbrochen. Sie drangen in den Dschungel ein und fingen einige der seltenen und exotischen Vögel, um sie weltweit zu verkaufen. Das geschah auch mit dem kleinen Blue. Er wurde auf eine lange Reise geschickt, in ein fernes Land, in dem es nicht so warm war. Es war Winter in Amerika, und im Bundesstaat Minnesota, wo Blue an eine Zoohandlung verkauft werden sollte, lag viel Schnee und die Straßen waren spiegelglatt. In Moose Lake, einer kleinen Stadt, kam der Lieferwagen mit den Käfigen ins Rutschen und fuhr in eine Schneewehe. Dadurch öffnete sich die Ladeklappe und der Käfig mit Blue fiel heraus. Der Fahrer bemerkte den nicht und fuhr weiter. Ein kleines Mädchen mit dem Namen Linda entdeckte zufällig den Käfig und nahm den kleinen frierenden Vogel mit nach Hause. Die Zeit verging und der kleine Papagei blieb bei dem Mädchen. Viele Jahre waren die beiden unzertrennlich und selbst als aus dem Mädchen eine junge Frau geworden war, lebte Blue noch immer bei ihr. Linda besaß eine kleine Buchhandlung und Blue kam jeden Tag mit zur Arbeit. Der Laden mit dem Namen Blauer Ara war inzwischen sein zweites Zuhause geworden. Das Einzige, was Blue von seinen Artgenossen unterschied, war, dass er niemals fliegen gelernt hatte. Es war ein ganz normaler Arbeitstag, als mal wieder Lindas Mutter im Geschäft anrief. Doch, Mom, ich würde euch sehr gern besuchen, aber wer passt dann auf Blue auf? Mom, es gibt keine Pensionen für Papageien. Deine heiße Schokolade, Blue. Genauso, wie du sie magst. So lässt es sich leben. Die perfekte Marshmallow-Kakao-Mischung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Schneeball knallte gegen das Fenster. Die Übeltäter waren zwei Gänse, die sich schon seit langem über den flugunfähigen Blue lustig machten. Wenn das nicht mein Lieblingsmogelvogel ist. Haha, sehr witzig. Echt erwachsen. Hey, Bodenbrüter, wo zieht's dich denn diesen Winter hin, hä? In die Essecke? Schmeißt so viele Schneebälle, wie ihr wollt. Ich bin geschützt durch dieses magische Kraftfeld namens Glas. Deshalb haben wir es hier drin auch so schön warm und kuschelig. Und ihr friert euch da draußen den... Nee. Reizend. Plötzlich rutschte ein Passant direkt vor dem Geschäft aus und stürzte auf den Bürgersteig. Linda hatte das beobachtet und lief schnell zu ihm raus. Haben Sie sich wehgetan? Ich bin für dieses Wetter einfach nicht gemacht. Oh, suchen Sie ein bestimmtes Buch? Buch? Nein. Ich bin 6000 Meilen weit gereist, auf der Suche nach Ihnen. Der Mann zeigte auf Blue und gab Linda seine Visitenkarte. Doktor der Ornithologie. Er ist ein Prachtkerl. Dann verfiel der Mann in seltsame Zuckungen und wackelte mit seinem Hinterteil. Dabei gab er merkwürdige Laute von sich. Wow, sie kommunizieren ja richtig miteinander. Ja, ich habe mich vorgestellt und mit den Schwanzfedern gegen den Uhrzeigersinn gewackelt, als Zeichen meiner Unterwerfung. Das habe ich so gar nicht verstanden. Also, Dr. Montero... Ohne Doktor, bitte. Sagen Sie einfach Tulio. Wissen Sie, Ihr Blauara ist ein ganz besonderer Vogel. Um genau zu sein, ist Blue, soweit uns bekannt ist, das letzte Männchen seiner Art. Ach, tatsächlich? Ja, und vor kurzem haben wir ein Weibchen entdeckt. Und nun hoffen wir, die beiden zusammenzubringen, um ihre Art zu retten. Ja, klar doch. Wann kann sie denn herkommen? Oh nein, sie ist in Brasilien. Blue muss nach Rio de Janeiro. Rio, Brasilien. Oh nein. Ich lasse Blue nie auch nur aus den Augen. Er braucht mich. Oh nein, Sie missverstehen mich. Es ist schon alles arrangiert. Sie werden während der gesamten Reise bei ihm sein. Und ich werde bei Ihnen sein. Hören Sie, ich weiß, Sie machen nur Ihre Arbeit, aber ich kann nicht... Also, Blue ist ziemlich speziell und wir haben hier so unsere Gewohnheiten und wir reisen nicht besonders gern. Herrje, er kann ja nicht mal fliegen. Aber natürlich kann er fliegen. Er ist ein perfektes Exemplar. Was soll das werden? Keine Sorge, sein angeborener Instinkt behält immer die Oberhand. Moment, nein! Tulio hob Blue hoch und warf ihn in die Luft. Aber Blues Instinkt versagte kläglich und er legte eine harte Landung hin. Nun ja, sagen wir fast immer. Blue! Ach, was bist du denn für ein Doktor? Hast du dir was getan? Vielleicht ist er so sehr ans Haus gewohnt. Es war sehr nett von Ihnen vorbeizuschauen, hier herumzukrächzen und meinen Vogel durch die Gegend zu werfen. Aber Sie sollten jetzt doch lieber wieder gehen. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid, aber... Linda schob Tullio zur Tür hinaus. Warten Sie, Linda. Das ist womöglich unsere letzte Chance. Angenehmen Heimflug. Linda, bitte hören Sie mir zu. Wenn wir es nicht versuchen, dann stirbt seine Art vielleicht völlig aus. Denken Sie darüber nach. Als Tullio fort war, holte sich Blue ein paar Bücher übers Fliegen und studierte sie. Angeborene Instinkte? Puh, sich durchs halbe Zimmer schmeißen zu lassen, ist doch nicht angeboren. Na, dem werde ich zeigen. Ich schaff das. Muss nur die Physik in den Griff kriegen. Ich habe meine Anstellwinkel quadriert, mich auf Scherwinde eingestellt, denke positiv. Gut. Okay. Also dann, Tragflächen rausfahren. Perfekt. Fahrwerk gecheckt. Seitenruder funktionsfähig und eigentlich nicht übel. Ich fürchte mich doch genauso. Aber ich würde dich nicht überreden wollen, wenn es nicht wirklich das Richtige wäre. Also, was sagst du, Blue? Das ist mein großer, tapferer Junge. Und ehe wir es uns versehen, sind wir schon wieder zu Hause. Einen Tag später rief Linda Tullio an und stimmte einem Treffen zu. Und dann ging es auf die Reise nach Brasilien. Oh, was ist denn hier los? Sie kommen gerade rechtzeitig zum Karneval. Karneval? Ja, das ist die größte Party auf der Welt. Da wollen sich alle nur amüsieren und tanzen. Herr Gemini. Eine hübsche, aber spärlich bekleidete Dame begrüßte Tullio. Ist sie eine Tänzerin? Nein, das ist meine Zahnärztin, Dottora Barbosa. Ey, immer schön Zahnseide, wenn du zum Tullio. Okay, geht klar. Und morgen Abend sind alle hier so angezogen wie Sie. Ich aber nicht. Oh, la, la, la. Hey. Plötzlich kamen zwei schräge Vögel angeflogen. Der eine dick und der andere klein. Und setzten sich zu Blue auf den Käfig. Ich bin nicht von hier. Hey, Nico, er ist ein Touri. Komisch, siehst gar nicht so aus. Ach, echt? Tu ich nicht? Naja, bis auf die Taubenkacke auf deiner Nase. Oh nein, das ist Sonnencreme. Lichtschutzfaktor 3000. Und? Bist du zum Karneval hier? Eigentlich treffe ich mich hier mit einem Mädchen. Ah, ein Mädchen also. Ja. Kleiner Tipp am Rande. Du machst den ersten Schritt. Brasilianische Ladies stehen auf echte Kerle. Oh, alles klar. Ja, Machos kommen hier gut an. Du musst dich so richtig aufpumpen. Wackel mit dem Hintern. Schlafzimmerblick. Wie eine durchgeknallte Turteltaube. Aber zuerst holen wir dich da raus. Was? Ja, den Käfig mache ich platt wie eine Limo-Dose. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein, gut, halt, halt. Das willst du platt machen? Das Ding ist echt robust. Nein, nein, nein, Leute, alles okay, der Käfig ist klasse. Ich liebe den Käfig. Babo, wie du willst. Ey, nicht vergessen, Turteltaube. Benvindo. Ja, ja, Benvindo. Und euch beiden auch. Die Fahrt ging weiter bis zum Wissenschaftlichen Institut für Vogelkunde, wo Tullio arbeitete. Hier wurden viele kranke und verletzte Vögel aufgenommen und gesund gepflegt. Das ist das Herz und die Seele unseres Vogelhauses, unser Behandlungsraum. Die mögen Sie ja alle richtig. Oh, sehr sogar. Ja, ich bin Ihr großer, dicker Mama-Vogel. Viele der Vögel hier sind vor Schmugglern gerettet worden. Vor Schmugglern? Ja. Und leider werden die armen Vögel dabei häufig verletzt oder im schlimmsten Fall sogar getötet. Aber mit guter Pflege können wir sie retten. Sehen Sie hier, den armen Tropf haben wir gestern gefunden. Hey Kumpel, siehst heute schon wieder toll aus. Viel, viel, viel besser, mein Kleiner. Von dem leidend aussehenden weißen Kakadu, der Nigel hieß, werden wir später noch hören. Linda konnte es kaum abwarten, Blues weibliches Gegenstück kennenzulernen. Jule, wie sie hieß, war in einer gesonderten Voliere untergebracht und sie zeigte sich nur ungern. Nur hin und wieder flog ein blauer Blitz von einer Ecke zur anderen. Und? Wo ist Jewel? Oh, für Jewel haben wir einen ganz besonderen Ort. Sie ist ein sehr lebhafter Vogel. Allerdings. Das war sie? Oh, sehr charmant. Okay, ich will sofort nach Hause. Nein, nein, keine Angst. Ich sorge dafür, dass du unwiderstehlich aussiehst. Tullio öffnete die Klappe und schob Lou in die Voliere. Aber ihm schien es da drin nicht zu gefallen. Hilfe! Hilfe! Lass mich raus! Linda! Tullio ging mit Linda in einen Raum nebenan. Dort konnten sie das Geschehen per Videoüberwachung beobachten. Vielleicht sollte... Nein, nein, geben wir ihnen eine Chance. Hallo? Hallo? Ich komme in Frieden. Oh, sie ist wunderschön. Was haben die denn gemeint? Sie sieht aus wie ein Engel. In diesem Augenblick stürzte sich das Ara-Weibchen auf Blue, warf ihn auf den Rücken und stellte sich auf seinen Hals. Na! Que você? Que está fazendo aqui? Que? Du stehst auf meinem Hals. Oh, du bist Ausländer. Genau. Ich brauche meinen Hals zum Sprechen, danke. Du siehst aus wie ich. Oh, hi. Hi, mein Name ist Blue, weil ich blau bin. Natürlich nur blau wie rot. Wenn ich blau bin, werde ich eher grün. Ah, das war blöd. Blöd, blöd, blöd. Na gut, komm jetzt. Wir haben nicht sehr viel Zeit. Bist du bereit? Wofür? Oh, wow. Okay. Echte Kerle. Durchgeknallte Turteltaube. Na dann los. Hallo? Hey, was machst du da? Was? Na, das, was du wolltest. Aber mal ganz blöd gefragt. Was machst du denn? Ich versuche, von hier zu fliehen. Natürlich hatte Blue auf etwas anderes gehofft. Aber gut, dass er nochmal nachhakte. Oh, ja, fliehen. Das hatte ich auch gerade vor, als ich das da eben gemacht habe. Warte, hast du allen Ernstes gedacht, wir würden uns küssen? Nein. Hey, nein, hast du sie noch alle? Oh, Mimi. Ich denke, sie brauchen etwas Hilfe. Ich weiß, alle stehen auf meinem Gefieder, aber ich bin nicht so ein Vogel. Um die Stimmung ein wenig romantischer zu gestalten, berieselte Tullio die beiden mit Schmusemusik. Du musst zugeben, das ist ein toller Song. Naturally, ja, sing Lionel. Bei Jewel allerdings löste die Musik eine andere Reaktion aus. Blue bekam ein paar gescheuert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Blue wirklich allein lassen sollte. Oh, doch, keine Sorge. Silvio wird ihn die ganze Nacht im Auge behalten. Nebenbei, er hat ja noch Jewel. So war es auch. Und die beiden kamen sich langsam näher. Kaum hatten Linda und Tullio das Gebäude verlassen, wurde der so angeblich leidende Kakadu Nigel ziemlich schnell topfit und öffnete geschickt die Tür des Vogelhauses. Blue war eingeschlafen und wurde durch merkwürdige Klopfgeräusche geweckt. Jewel versuchte, das Gitter von der Lüftung zu entfernen. Entschuldigung, bitte, ich versuche gerade ein bisschen zu schlafen. Oh, das tut mir leid, Schlafmütze. Ich versuche gerade ein bisschen abzuhauen. Abhauen? Wozu? Das ist ein 1A-Käfig. Ein 1A? Oh, was habe ich mir nur gedacht? Naja, wie sollte ein Plüschtier wie du das verstehen? Plüschtier? Du nennst mich Plüschtier? Um das klarzustellen, ich bin kein Plüschtier. Ich bin ein Gefährte. Und weißt du was? Mach doch, was du willst. Denn morgen früh holt Linda mich hier raus und dann ist dieser ganze Albtraum zu Ende. Unfassbar! Du bist echt lieber mit einem Menschen zusammen als mit deinesgleichen. Ja, dieser Mensch schenkt mir seit 15 Jahren Liebe und Zuneigung, während meinesgleichen mich schon nach ganzen 15 Sekunden erwürgen wollte. Aber die sind schuld, dass ich alles verloren habe. Man darf ihnen nicht trauen. Natürlich kann man Menschen trauen. Plötzlich wurde die Voliere geöffnet. Joel? Dann ging alles blitzschnell. Joel? Beide wurden gegriffen, in einen Käfig gesteckt und verschleppt. Tullio hatte noch nichts gegessen und bat Linda, ihn in ein Restaurant zu begleiten. Sehr nett, dass Sie mit mir essen gehen. Ich esse oft allein. Oh, natürlich wegen meiner Arbeit. Ich dachte, ich wäre vogelverrückt, aber da kannte ich Sie noch nicht. Ja, das ist wahr. Haben Sie so etwas wie einen Lieblingsvogel? Naja, wie unschwer zu erkennen ist, habe ich eine Schwäche für Blauaras. Ja, das verstehe ich gut. Es sind besonders schöne Vögel. Eigentlich fühle ich mich ja mehr von Intelligenz angezogen. Schillerndes Gefieder imponiert mir eher weniger. Ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Mein Lieblingsvogel ist der Fleckenkauz. Ich war schon immer wie verzaubert von diesen großen, runden, intelligenten Augen. Doch bevor er weiter schwärmen konnte, klingelte sein Handy. Hallo? Es war die Polizei. Im Institut war eingebrochen worden. Sofort fuhren Tullio und Linda zum Vogelhaus. Als man den beiden erzählte, dass Jewel und Blue verschwunden waren, brach Linda schluchzend zusammen. Oh, Blue. Wir hätten Moose Lake niemals verlassen sollen. Das ist allein meine Schuld. Nein, nein, Linda, bitte. Das ist doch gar nicht Ihre Schuld. Sie haben recht. Es ist gar nicht meine Schuld. Es ist Ihre Schuld. Sie mit Ihrer Vogelsprache und diesem ganzen Rettet die bedrohten Arten. Wissen Sie was? Kra, gacka, die kreicht's, kreicht's. Tut mir leid. Ich wollte nicht fluchen. Ich verstehe das nicht. Silvio ist der beste Wachmann in der ganzen Branche. Verstehe ich Sie richtig? Sie wurden angegriffen von einem kleinen weißen Vogel. Ja, mit diesem Tuch. Er hat es mir vor den Mund gehalten. Etwas so. Blue und Jewel hockten in einem Käfig, der mit einem Tuch abgedeckt war, und wurden von einem kleinen Jungen zu einer schäbigen Lagerhalle am Rande des Slums gebracht. Dort standen weitere Käfige mit eingesperrten Tieren, die gegen gutes Geld ins Ausland geschmuggelt werden sollten. Okay. Am schönsten ist es zu Hause. Wäre ich doch bloß wieder in meinem Käfig mit meinem Spiegel und meiner Schaukel und meinem kleinen Glöckchen. Wie mir mein Glöckchen doch fehlt. Stell dich tot! Was? Ich muss mich nicht totstellen. Ich bin kurz vor einem Herzinfarkt. Quatsch nicht, tu es! Okay, bitte. Auf zu zucken. Ach komm schon, das Zucken ist der Bringer. Der Junge öffnete die Tür und ging in die Lagerhalle. Dort wurde er bereits von den Tierschmugglern erwartet. Der Boss der Gauner begrüßte ihn. Komm rein, Kleiner. Na, was sagt man dazu? Gute Arbeit, Fernando. Seht ihr, Jungs, was habe ich euch gesagt über diesen Burschen? Dass du ihm nur halb so viel zahlst, wie abgemacht war? Oh. Nein, du blöder Idiot. Dass er mich an mich selbst erinnert, als ich so alt war wie er. Schlau und dazu erfinderisch. Hier, Kleiner. Hey, das ist nur die Hälfte von dem, was abgemacht war. Ach, Klappe, Kleiner. Als der Boss das Tuch vom Käfig nahm, schaute er auf zwei leblose Vögel. Was ist das? Hatte ich dir nicht gesagt, dass ich die Vögel lebend brauche? Sag mir, Fernando, sehen die für dich etwa lebendig aus? Als der Boss den Käfig öffnete, hackte Jewel mit ihrem Schnabel kräftig in seinen Daumen. Dann hüpfte sie heraus und wollte davonfliegen. Aber es gab da noch einen Komplizen der Gauner. Nigel, der Kakadu. Er verhinderte im letzten Moment, dass Jewel fliehen konnte und packte sie. Hallo, hübsches Vöglein. Was ist, schnürt dir ein Kakadu die Kehle zu? Nigel, lebendig. Wir sprechen uns noch. Jewel wurde wieder zu Blue in den Käfig gesteckt. Das war dein Plan. Abzuhauen und mich im Stich zu lassen. Vielen Dank auch. Warum bist du mir nicht hinterhergeflogen? Sehr gute Arbeit, Nigel. Ja, sehr gute Arbeit, Nigel. Die letzten Blauaras auf der Welt. Die sind ein Vermögen wert. Hey, Fernando, hängen Sie ins Nebenzimmer. Diesmal wurden Blue und Jewel mit einer Fußfessel aneinander gekettet. So war eine Flucht unmöglich. Der kleine Fernando brachte den Käfig in einen Nebenraum. Ihm gefiel das alles nicht und er sorgte sich um die beiden Blauaras. Als er wieder zurückkam, fragte er den Boss. Und was passiert jetzt mit den beiden? Keine Sorge, wir finden ein schönes Zuhause für sie. Jetzt geh heim zu deiner Mama. Aber ich hab keine Mama. Ein Vater. Ein Bruder. Ein Goldfisch. Oh, können wir ihn behalten, Boss? Nein. Fernando ließ die Männer allein. Aber draußen vor dem halb geöffneten Fenster blieb er stehen und belauschte ihr weiteres Gespräch. Sag mal, Marcel, was passiert denn nun mit diesen Vögeln? Die werden gerupft, ausgestopft, gegessen, egal. Alles, was ich weiß, ist, dass wir reich werden. Wir werden reich. Traurig ging Fernando in das Armenviertel zurück, wo er lebte. Der Boss der Schmuggler telefonierte inzwischen mit einem seiner Kunden. Ja, sie waren deutlich genug. Bis morgen muss der Deal gelaufen sein. Selbstverständlich habe ich beide Aras. Ja, ich werde sie persönlich abliefern. Au revoir. Na gut, ihr zwei. Heute Abend beladet ihr den Laster. Und gleich morgen früh fahren wir die Vögel zum Flugplatz. Ist das klar? Alles klar. Nebenan in der Lagerhalle versuchte Blue unterdessen einen klaren Gedanken zu fassen, was ihm nicht so ganz glückte. Okay, ruhig bleiben. Das Wichtigste ist, nicht in Panik zu geraten. Ich bin nicht in Panik. Ich habe nicht mit dir geredet, sondern mit mir. Aber es ist alles gut, weil Linda uns jeden Augenblick finden wird. Na toll. Und dann steckt sie uns in den nächsten Käfig. Stimmt's? Ja, ich meine nein. Hör zu, Plüschtier. Du stehst ja vielleicht auf Käfige. Aber ich habe keine Lust, jemandem zu gehören. In diesem Moment kam Nigel herein, um nach dem Rechten zu sehen. Selbstgefällig plusterte er sich vor Blues und Jules Käfig auf. Oh, ich weiß, ich bin kein hübsches Vögelchen, aber ich war früher mal ein echter Hingucker. Ein Star! Licht, Kamera, Action! Ich mach euch alle hässlich. Alle. Süße Albträume! Nicht cool, Mann. Gruselig, aber nicht cool. Nigel tänzelte aus dem Raum. Jules versuchte nun mit aller Gewalt aus dem Käfig auszubrechen. Hey, geht's dir gut? Nein, mir geht's überhaupt nicht gut. Oh, halt, warte, was machst du denn? Ich breche hier auf. Hilfst du mir oder was? Eigentlich steht in allen Überlebenshandbüchern, man soll abwarten, bis Hilfe kommt. Darauf kannst du lange warten. Oh. Wir sind auf uns allein gestellt und wenn wir nichts tun, werden wir sterben. Moment, stopp. Warum machst du nicht einfach die Tür auf? Soll das ein Witz sein? Was? Ist doch ein ganz banaler Schieberegel. Einfach drehen. Komm, fliegen wir! Was soll denn das werden? Naja, ich kann nicht... Was? Du kannst was nicht! Und schon klappte die Käfigtür zur Seite. Jules zog Blue zum Fenster, das halb geöffnet war. Blue versuchte, sie noch zurückzuhalten, aber Jules flog einfach los. Ich kann nicht fliegen! Wie ein nasser Sack hing Blue an Jules, als sie mit ihm durch die Luft flog. Man darf nicht vergessen, dass die zwei noch immer aneinander gekettet waren. Durch das mehr oder minder starke Gekreische von Blue wurden die Schmuggler natürlich auf die Flucht aufmerksam. Nigel verfolgte die beiden, hatte aber irgendwann so viel Speed drauf, dass er eine Stromleitung übersah und seine Flügel von ein paar tausend Volt lahmgelegt wurden. Kurz gesagt, er musste eine Zwangspause einlegen. So gelang den beiden Blauaras die Flucht in den Urwald. Wir brauchen noch ein sicheres Plätzchen für die Nacht. Sicher? Sicher? Wir sind hier im Dschungel. Kennst du nicht den Spruch, das ist ein Dschungel da draußen? Damit ist nichts Gutes gemeint, das steht fest. Ich sag's dir ja nur ungern, aber das hier ist unser natürlicher Lebensraum. Erzähl du mir nichts von der Natur. Ich sehe regelmäßig im Reich der wilden Tiere. Ich weiß alles über die Nahrungskette. Siehst du? Hier draußen bin ich nur ein Hors d'œuvre. Nichts weiter als eine gefiederte Frühlingsrolle. Deshalb leben wir auch auf den Bäumen und nicht hier auf dem Boden. Bitte nach dir. Oh, nein, ich glaube eher nicht. Nein, in etwas vom Menschen gemachten würde ich mich wesentlich wohler fühlen. Hey, da oben, wie war das? In einem der Bäume entdeckte Blue ein kleines, verlassenes Holzhäuschen. Jetzt muss ich dich, tapsigen Trampel, auch noch da hochschleppen, oder was? Schleppen mich? Jetzt kannst du noch was lernen. Oh! Blue, jetzt warte doch! Blue! Im Klettern war Blue wirklich geschickt. Und diesmal zog er Jules hinter sich her. Wer schleppt jetzt hier welchen Trampel hoch? Haha, ha, sehr lustig. Wuhu! Oh! Siehst du, wer muss da fliegen? Vögel. Vögel müssen fliegen. Fliegen heißt frei sein und auf nichts und niemanden angewiesen sein. Lady Americano. Blue! Oh. Wow, Ich weiß, wo jede Vögel sind. Fernando holte eine blaue Schwanzfeder hervor, die Blue verloren hatte. Du hast Blue gefunden, bist du sicher? Das ist seine. Lass mal sehen. Sie haben recht. Okay, wo ist er? Kommen Sie, los, ich bringe Sie zu ihm. Nein, nein, nein, Linda, warten Sie. Wir kennen diesen Jungen nicht. Wir können ihm nicht vertrauen. Ich muss ihm aber vertrauen. Eine andere Wahl habe ich nicht. Im Versteck der Schmuggler war die Stimmung äußerst gespannt. Der Boss konnte nicht verstehen, dass seine Jungs die beiden Blauaras nicht finden konnten. Glaubt ihr etwa, ich bin ein Idiot? Das waren zwei aneinander gekettete Vögel in einem Käfig. Wie konntet ihr sie verlieren? Die haben uns ausgetrickst, Boss. Aber keine Sorge, wir holen sie zurück. Ich habe einen Plan. Oh, genial. Und was hast du vor? Spazierst du mal eben durch die Stadt und rufst, komm her, liebes Vögelchen. Hierher, Vögelchen. Naja, alles hört sich doof an, wenn man es so sagt. Okay, die Vögel müssen noch heute Abend am Flugplatz sein. Aber es ist Karneval. Wegen der Parade ist alles dicht. Deswegen wollte ich das ja heute Vormittag machen. Nigel. Dieser Vogel ist 10-mal klüger als ihr beide zusammen, klar? Ach, wenn er so schlau ist, warum überlässt du ihm nicht das Kommando? Genau das werde ich jetzt tun. Lass die blöden Vorschläge. Los, such sie, Nigel. Wenn wir nicht durchkommen durch die Parade, dann müssen wir eben Teil der Parade sein. Ja? Zur gleichen Zeit im Dschungel versuchten Blue und Jule, die Kette loszuwerden. Blue legte eine Liane um einen Stein, zog ihn an einem Ast hoch und wollte ihn auf die Kette fallen lassen. Bist du sicher, dass das funktioniert? Absolut! Das ist in meiner Berechnung! Ja, das ist sehr beruhigend, danke. Na, dann lass uns diese Kette endlich knacken. Genau! Und dann können wir Linda suchen. Nein, dann kannst du Linda suchen. Sobald ich die Kette los bin, bin ich frei und gehe wieder in den Dschungel. Abgemacht? Gut, abgemacht! Große Klasse, Einstein. Der erste Versuch schlug fehl. Plötzlich tauchten viele Tukan-Küken auf und stürzten sich auf Blue. Oh, ich glaube, wir werden beobachtet. Oh, pass ja gut auf, Blue. Sonst knuddeln sie dich noch zu Tode. Oh, komm her. Die Kleinen waren so ausgelassen, dass sie Blue etliche Federn ausrissen, was natürlich wehtat. Attacke! Dann erschien ein erwachsener Tukan. Und es war der Vater der Rasselbande. Was ist denn da unten los? Au, au! Weg, weg, weg, ab mit euch! Oh, Kinder, Kinder, ich habe euch 1000 Mal gesagt! Abrazo, Kilomandar, hört mal! Au, genau ins Auge! Oh, sind die nicht goldig? Die Kinder, 17 Stück und eins unterwegs? Hey, das ist keine Maraca! Hört auf, es zu schütteln! Ich krieg noch ganz graue Federn! Oh, Papa braucht echt mal eine Pause! Und, wollt ihr 2 Turteltäubchen zum Karneval? Sekunde, Turteltäubchen? Wir sind eher Bekanntschaftstäubchen. Naja, eigentlich nicht mal das. Wir sind aneinander gefesselt. Ja, ich meine... Au! Was hat der Kleine denn nun mit den Federn? Wir haben keine Ahnung. Wir lassen ihn untersuchen. Eine Frage. Kannst du uns vielleicht dabei helfen, dieses Ding loszuwerden? Ihr habt Glück. Ihr kennt Raphael. Und Raphael kennt jeden. Au! Schon wieder ins Auge. Soll ich erst eure Mutter rufen? Nein! Funktioniert immer. Wir haben eine Todesangst vor ihr. Ah, du willst mich rufen? Warum? Eva, meine Liebste. Ich muss dieses junge Paar zu Louis bringen. Louis? Du führst mich nicht an der Nase herum. Du und dein Amigo, ihr wollt doch bloß rüber zum Karneval. Oh, Karneval. Diese magische Zeit. Da bin ich dem schönsten Vogel der Welt begegnet. Ich erinnere mich noch an das Lied, das gespielt wurde, als ich dich zum ersten Mal sah. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e que passa. Come, baby, sing! Que vem e que passa, do doce balanço a caminho do mar! Wie ein ganzer Fluss des süßesten Honigs. Oh, Liebe macht offensichtlich auch taub. Komm her. Na gut, dann bring sie rüber zu Louis. Aber komm schnell zurück. Du bist ein Engel. Ich werde dich vermissen, meine saftige kleine Mango. Oh, ich dich auch, meine bummelige Papaya. Ich glaub's nicht, sie lässt mich wirklich gehen. Also, wie weit ist es bis zu Louis? Nicht sehr weit, nur eine schlappe halbe Flugstunde. Und umgerechnet in Fußmarschzeit? Dieser Komiker kann nicht fliegen. Aber er ist ein Vogel. Nicht alle Vögel fliegen. Strauße zum Beispiel. Du bist kein Strauß. Streng genommen nicht, aber... Wartet mal, meine Freunde, ich möchte gern helfen, aber den ganzen Weg zu Fuß, das ist unmöglich. Nein, kommt her, ab auf euer Zimmer. Egal, wir können es ja mal versuchen. Nein, nicht umdrehen, sie wittern Angst. Kakadu Nigel hatte ein gutes Gespür dafür, wo er nach den beiden suchen musste. Er flog in den Urwald zu einer Affenhorde, die darauf spezialisiert war, Touristen ihren Schmuck und ihr Geld zu klauen. Die Affen waren immer über alles, was im Urwald vor sich ging, gut informiert. Und Nigel wusste, wenn ihm jemand helfen konnte, dann diese Affen. Hallo Freunde, ihr wart heute ziemlich fleißig, wie es scheint. Was, das hier? Das sind nur ein paar Fundsachen. Stimmt's, Jungs? Euer geklauter Klöterkram kratzt mich nicht. Euer gemopster Mumpitz macht mich müde. Es gibt 2 blaue Aras hier in der Gegend und eure vielen Augen sollen mir dabei helfen, sie aufzuspüren. Ach ja? Was springt dabei für uns raus? Berechtigte Frage. Nigel packte den Affen und stieg mit ihm hoch in die Luft. Sehr hoch. Und dann ließ er ihn fallen. Wir können das gern diskutieren. Dein Standpunkt ist nachvollziehbar, aber was biete ich dir bloß als Gegenleistung an? Rette mich! Rette mich! Nur ein paar Zentimeter über dem Boden fing ihn Nigel auf. Oh, guter Vorschlag, ja. Aber reicht das? Ich will dich auch nicht einfach in der Luft hängen lassen. Wir machen's! Wir machen's! Rette mich, bitte! Rette mich! Na schön, weil du es bist. Abgemacht. Also... Gibt es sonst noch Fragen? Nein? Gut. Ihr schwärmt aus und findet diese Aras bis zum Ende des Tages. Oh, das gibt Flugstunden für euch alle! Los! Immer dieses Affentheater. Der Tukan Raphael führte Blue und Jule auf einen Berg. Von hier aus konnte man über ganz Rio blicken, bis hin zum Meer. Und hier sollte Blue das Fliegen lernen. Aber als er sah, wie tief es abwärts ging, verlor er den Mut. Ich hab's mir anders überlegt. Ja, vielleicht finden wir irgendwo eine Bushaltestelle oder so. Jetzt komm, du machst doch wohl keinen Rucks hier. Doch nicht vor der Lady. Ja. Okay, ja. Ja, nee, ist klar. Na, also, schon besser. Du willst das wirklich machen? Ja, ja. Ist ja nicht so, als würden wir uns einfach so eine Klippe runterstürzen, stimmt's? Oder? Eigentlich war das ziemlich genau mein Plan. Was? Ach, mach dir keinen Kopf, Blue. Es steckt in deinen Genen. Wenn unsere federlosen Freunde das können, wie schwer kann es dann sein? Damit meinte er die Menschen, die sich mit ihren Flugdrachen von den Felsen stürzten. Lustig, oder? Ja, lustig. Okay, ihr müsst näher zusammenrücken. Näher. Näher. Oh, schön. Jetzt legt eure Flügel umeinander. Was? Komm schon, Amigo. Sie wird dich schon nicht beißen, oder? Wir werden sehen. Also, du schlägst mit der rechten Flügel, du schlägst mit der linken Flügel und zusammen fliegt ihr dann. Ich glaube nur, dass das aerodynamisch unmöglich ist. Eieieiei, du denkst zu viel. Beim Fliegen kommt es nicht aufs Denken an, sondern darauf, was man hier fühlt. Spür den Rhythmus seines Herzens, dann ist es wie Samba. Und du fliegst. Siehst du, ist ganz leicht! Leicht? Das sagt nicht so leicht. Von hier unten sieht das nämlich richtig, richtig schwer aus. Hey, wenn du Linda wiedersehen willst, ist das der einzige Weg. Okay, du hast recht. Ja, stimmt. Ich tue es für Linda. Richtig. Ist ganz einfach. Baby leicht. Gewicht, Schub, Auftrieb. Ah, komm schon! Halt, halt, halt. Innen auf! Komm schon, Blue, du kannst es! Ich kann das. Sie nahmen Anlauf. Doch kurz vor dem Abgrund blieb Blue stehen. Jule konnte aber nicht mehr anhalten, stürzte hinunter und zog Blue an der Kette hinter sich her. In diesem Moment tauchte unter ihnen ein Drachenflieger auf und sie landeten auf seinem Flügel. Bin ich tot? Nein, wir haben überlebt! Wow! Das ist unglaublich! Wow, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Siehst du jetzt, was du verpasst? Ja. Ah. Na bitte, Blue, du fliegst. Irgendwie? Naja, fast. Aber fühlst du es? Ja, ich fühle es. Blue wagte es, seine Flügel auszubreiten. Aber das war ein schwerer Fehler. Der Wind drückte ihn vom Drachen und wieder stürzten er und Jule in die Tiefe. Allerdings flog der Drachen nicht mehr ganz so hoch und sie befanden sich über dem Strand. Die Bruchlandung war also nicht ganz so hart. Ich sterbe! Wow! Du hast es noch nicht gefühlt. Nicht hier. Tatsächlich? Nehmen wir ein Taxi zu Luis. Los, ihr beiden. Vamos, vamos. Ach, okay. Das sogenannte Taxi war ein Laster, der Melonen transportierte. Schnell sprang sie auf das vorbeifahrende Fahrzeug auf. Der Laster fuhr zu einem Marktplatz. Und der war auch das Ziel. Ich beiß mir das Bein ab, wenn wir dieses Ding nicht bald loswerden. Ganz Luis, so wie ich Luis kenne, sind wir hier genau richtig. Hey, Raffi! Wenn das nicht der König des Karnevals ist! Plötzlich tauchten auch wieder die beiden schrägen Vögel auf, die Blue bei seiner Ankunft in Rio getroffen hatte. Nico, Pedro, wie geht's euch, Brüder? Wo hast du dich verkrochen, du Vogel? Mann, ich dachte schon, du bist tot. Wartet mal, zurückspulen. Ist das nicht der Vogel aus dem Käfig? Unsere Liebeslektionen haben's vollgebracht, hm? Na, bist ja ein ganz schneller. Hat einen süßen Schnabel, die Kleine. Eben noch hinter Gittern und jetzt so ein heißes Huhn am Start. Woo, ich will sein wie du. Oh, nein, so ist das nicht. Wir sind nur aneinander gekettet. Hey, jeder wie es braucht. Sowas bringt Pfeffer rein. Oh ja. Jungs, wir suchen Luis. Habt ihr ihn gesehen? Ja, ich schon. Aber ihr habt ihn knapp verpasst. Er hat die Straßenbahn zurück zur Werkstatt genommen. Na toll. Ganz ruhig, mein Täubchen. Nehmt doch einfach den nächsten. Ja, wird langsam Zeit für das nächste Level. Was ist verkehrt an diesem Level? Dieses Level ist nicht das Level. Das nächste Level ist das Level. Schwing die Schwanzfeder. Ja, bleib locker. Moment. Warte, hey, warte, ihr Turteltäubchen, ihr seid in Rio. Das müsst ihr genießen. Ja. Was die Freunde nicht bemerkten, war, dass sie bereits von den Affen auf Schritt und Tritt verfolgt und beobachtet wurden. Raphael und die anderen gingen mit Lou und Jule zum Rande des Marktplatzes, wo hinter einigen Kisten eine Party stattfand. Hey! Willkommen im Paradies! Tolle Party, hä? Das ist der coolste Ort der Welt! Trotz offensichtlicher Verstöße gegen die Hygienebestimmungen. Du gefällst mir! Du redest ununterbrochen ihres Zeug! Hey, Galera! Hey, alle mal herhören! Raffi hat ein paar ganz besondere Gäste von außerhalb. Seien wir also nett zu ihnen, denn ich habe so das Gefühl, die kommen nicht oft vor die Tür. Dann tauchte die Affenhorde auf und umzingelte die Vögel. Ihr Anführer ergriff das Wort. Ihr zwei kommt jetzt mit mir. Klar, träum weiter, Affengesicht. Ja. Oh, das war an dich gerichtet. Kommt schon, können wir uns nicht alle einfach vertragen? Das ist nicht dein Kampf, Schnabeltasse. Wer sich mit meinen Freunden anlegt, legt sich auch mit mir an. Und mit uns! Ja, du Hosentaschen, King Kong. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Vögel gegen Affen! Yeah. Schnappt sie euch! Yippie-yay, Affenbacke! Als es für Blue und Jewel eng wurde, half ihnen ein Flamingo. Er ließ die beiden und ihre Freunde aufsitzen und flog mit ihnen davon, während die anderen Vögel sich weiter um die Affen kümmerten. Auf dem Dach einer Straßenbahn setzte der Flamingo sie ab. Danke! Dankeschön! Das war der Hammer! Oh Mann, wir haben's richtig krachen lassen! Ja, wir haben's krachen lassen! Ihr zwei war wie Feuer und Eis, Blitz und Donner! Hip und Hop! Käse und Cracker! Naja, ist ein Insider. Siehst du, du redest ununterbrochen wie ein Zeug! Der kleine Fernando hatte sich entschlossen, Tulio und Linda zum Schmugglerschuppen zu bringen. Er wollte die kriminellen Machenschaften dieser Typen nicht weiter unterstützen. Den Jeep hatte Tulio auf Fernandos Rat hin gegen ein Motorrad getauscht, weil man damit viel schneller durch die verstopften Straßen kam. Allerdings konnte Tulio kein Motorrad fahren, also musste das Fernando tun. Als sie am Ziel waren und die Lagerhalle betraten, war sie leer. Kein Käfig, kein Vogel war mehr da. Was? Aber die Vögel waren hier. Na klar, Kleiner. Ich schwöre es, die Vögel waren wirklich hier. Woher weißt du das denn? Weil ich sie gestohlen habe. Du? Ich wollte niemandem wehtun. Ich brauchte das Geld. Aber Fernando, ich hab dir vertraut. Ich weiß, aber... Plötzlich öffnete sich die Tür. Schnell versteckten sich Linda und Tulio hinter ein paar Kisten. Zwei der Schmuggler kamen herein. Hallo, Leute. Was machst du denn hier? Ich wollte nur fragen, ob ihr vielleicht Arbeit für mich habt. Also, wenn du vor 2 Stunden gekommen wärst, dann hättest du uns ja beim Verladen der... Au! Was denn? Halt die Klappe! Und warum habt ihr euch für den Karneval verkleidet? Na, damit uns keiner bemerkt. Wir schmuggeln doch diese... Au! Hey, Klappe! Kaum hatten die Gauner den Raum verlassen, kamen Linda und Tulio aus ihrem Versteck und schlichen aus dem Lagerhaus. Die zwei setzten sich aufs Motorrad. Sie dürfen dieses Flugzeug nicht erreichen. Sie können doch Motorrad fahren, stimmt's? Ich bitte Sie. Tulio gab Gas. Und das Motorrad rutschte ihm unterm Hintern weg und fuhr gegen eine Wand. Au. Nein, ich kann kein Motorrad fahren. Nun versuchte es Linda. Nach dem Kampf erschien Nigel auf dem Marktplatz. Die Affen wichen zurück und Nigel packte einen kleinen Vogel. Was ist passiert? Papa? Was ist passiert? Oh nein, lass mich nicht. Hör auf mit dem Gezwitscher, erzähl mir was. Nein, ich weiß doch gar nicht, Hilfe. Wenn ich in deinen Kopf beiße, macht es dann wohl eher plopp oder eher knitsch. Wo sind die azurfarbenen Vögel hin? Das bedeutet blau, nebenbei gesagt. Sie sind geflohen mit der Straßenbahn. Sonst noch was? Sie fanden dich sehr nett. Tatsache. Lügner. Und sehr gut aussehend. Lass nie einen Affen den Job eines Vogels machen. Die Straßenbahn fuhr langsam aus der Stadt hinaus und die Freunde saßen noch immer auf deren Dach. Blue versuchte sich Jewel anzunähern und die Jungs sorgten für die richtige Stimmung. Es ist sehr warm. Ich glaube, ich schwitze. Ich dachte eigentlich, das wäre biologisch unmöglich, aber siehst du? Oh, wow. Ja, er macht das richtig gut. Okay, ein bisschen Hilfe könnte nicht schaden. Also los, helfen wir ihm. Mach mal Stimmung. Alles cool, ich regel das. Ich bin Experte, wenn es um Stimmung geht. Passt auf. Geh doch ran. Geh endlich ran. Zeig hier deinen Move. Zeig hier deinen Groove. Nimm sie mit. Nimm sie mit im Samba-Schritt. Warte, was für eine Stimmung ist das denn? Pedro, Alter, das ist eine Spur zu heftig. Nichts gegen deine Kreativität, aber lass mich das mal machen. Steig einfach ein. Na, das ist doch gleich viel besser. Hab an nichts gedacht, nicht nachgesehen, hab nichts gesucht, als ich dich wahrnahm. Da im Mondschein. du warst wunderschön. Naja, für den Anfang war das gar nicht so schlecht. Raphael gab ihm noch einen Tipp. Psst, Blue, hier unten. Sag ihr einfach, du hast wunderschöne Augen. Oh ja, das ist gut, tolle Idee. Ich habe wunderschöne Augen. Ja, okay, ja klar, sie sind hübsch. Nein, ihre Augen. Klar, ja, deine Augen sind wunderschön, nicht meine. Naja, meine sind ganz okay, aber deine, da kannst du bestimmt total durchgucken. Dann hielt die Bahn und Raphael stieg vom Dach. Die anderen folgten ihm. Nach ein paar Minuten erreichten sie Louis' Werkstatt. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere die Werkstatt von Louis. Nach dir. Nein, du zuerst. Ich bestehe darauf. Okay. Ja. Das war's dann wohl, oder? Ach, ja. War ein ganz schönes Abenteuer. Und hier ist Endstation. Ja. In Minnesota hättest du sowas wohl kaum erlebt. Minnesota? Oh, Minnesota. Minnesota. Ja. Ja, ist gut. Richtig witzig, muss ich sagen. Louis? Bist du da, Louis? Hey, Kumpel! Ich will dir ein paar Freunde von mir vorstellen. Plötzlich erschien eine wütend bellende Bulldogge. Der Hund stürzte sich auf Blue und Jules und hielt sie mit seiner Pranke fest. Doch dann fing er schallend an zu lachen. Ich hab euch reingelügt! Ich könnte euch den Hals umdrehen. Mach ich aber nicht. Aber ich könnte. Hey, Louis! Hör auf, meine Freunde zu erschrecken! Hey, Raffi! Komm her! Wo hast du gesteckt? Gut siehst du aus! Moment! Louis ist eine Bulldogge! Hast du was gegen Hunde? Ja, wenn sie mich vollsabbern, schon. Das ist angeboren, ich kann nichts dafür. Hey, Amigo, wir brauchen dich! Den ist voll gemein! Ach, komm schon, Louis, bitte! Wir brauchen deine Hilfe! Raphael zeigte auf die Kette an Blues und Jules Füßen. Ich glaube, ich weiß, was wir da machen. Louis warf eine Kreissäge an, um die Kette zu durchtrennen. Aber da er als Bulldogge nicht gerade handwerklich geschickt war, wollte das alles nicht so recht klappen. Und bevor er ernsthaft jemanden mit diesem Ding verletzen konnte, lief ihm so viel Sabber aus dem Maul über die Kette, dass Blue und Jules mit ihren Füßen herausschlüpfen konnten. Eklig. Aber ich bin frei. Jules, wir sind frei. Vollgeschleimt, aber frei. Total verseucht, vermutlich, aber frei. Ist das zu glauben? Nichts, ist alles in Butter. Du gehst wieder in deinen Regenwald, ich gehe zurück zu Linda, genau wie geplant. Hey, ihr Vögel, weniger schnattern, mehr flattern. Ziehen wir los. Ich dachte also vielleicht... Was, wolltest du mit nach Minnesota? Dann stricke ich dir wohl erstmal einen Schal, was? Nein, das hatte ich nicht gemeint. Hör mal, Jewel, ich kann dir nicht für den Rest meines Lebens überall, wo es dich gerade hinzieht, hinterher dackeln. Hey, ich kann nichts dafür, dass du nicht fliegen kannst. Ungünstig. Okay. Wisst ihr was? Das ist gut. Sprecht euch aus. Seid einfach vollkommen ehrlich zueinander. Ich soll ehrlich sein? Gut, ich bin ehrlich. Ich gehöre hier nicht hin. Eigentlich hatte ich von Anfang an keine Lust, hierher zu kommen. Und wisst ihr was? Ich hasse Samba! Hey, das kannst du echt nicht bringen! Der fiese Vogel soll sich entschuldigen! Ja, jetzt ist es raus! Jedes Lied klingt genau wie das davor! Tickel-Dackel, ja! Tickel-Dackel, ja! Ich tickel-dackel nach Hause! Bitte? Bis dann, Plüschtier. Nein, warte, komm zurück. Ihr gehört zusammen. Du bist eine Julia und er ist ein Romeo. Na gut, ich sterbe beide am Ende, aber ihr wisst, was ich meine. Ach, junge Liebe, immer so melodramatisch. Na gut, Jungs, fliegt ihr nach. Louis war in die Werkstatt zurückgegangen und hatte sich für den Karneval ausgestattet. Er trug einen großen Hut, der wie ein Obstkorb aussah und mit Früchten vollgestopft war. Aber als er sich stolz präsentieren wollte, war niemand mehr da. Blue, komm zurück! Komm her! So, ich bin jetzt bereit für Karneval! Wer will einen Sitzplatz auf meinem... Obst, ihr seid ohne mich gegangen? Och, Menno... Die beiden schrägen Vögel flogen Jule hinterher. Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts Nigel auf und schnappte sich Jule im Flug. Wohin denn so eilig, hübsches Vögelchen? Kann ich dir sagen, ich wollte gerade zu dir und dir die Augen aufkratzen. Ganz schön aufbrausend. Dann komm mal mit, Liebes. Wir gehen zu einer Parade. Jeder geht doch gern zu einer Parade. Los! Hey, komm zurück. Niemand legt sich mit einem Freund von Pedro an. Das läuft nicht. Du bist fällig. Alter, guck mal, siehst du, was für ein Riesenclown der hat? Clown? Gut, dann ist er vielleicht nächstes Mal fällig. Vamos! Hilfe! Hilfe! Während Blue seines Weges ging, folgte ihm Raphael. Raphael, hör auf, mir nachzulaufen. Du gehst in die falsche Richtung. Geht zum Karneval nicht da lang? Ich gehe nicht zum Karneval. Nein, ich gehe nach Hause. Ich dachte, du liebst den Karneval. Tue ich auch. Aber noch mehr liebe ich meine Familie. Und diese Entscheidung habe ich hiermit getroffen. Und nicht damit. Blue! Hey, Blue! Da oben war gerade dieser Riesen-Kakadu! Ja, mit Riesen-Ninja-Clown! Der Kakadu war potthässlich, aber egal jetzt mal. Und Jule war auch da. Und dann hat er Jule geschnappt. Also er schnappt sie so. Und dann er so, du kommst mit mir, kleine Prinzessin. Und dann Jule so, ich bin nicht deine Prinzessin, lass mich los! Und dann ich so, was? Und dann er so, was? Schluss! Sag mir, was passiert ist! Er hat Jule, Mann! Und er bringt sie zur Parade! Das ist alles meine Schuld. Fliegen wir los! Fliegen wir los bedeutete für Blue, dass er auf Louis Obsthut Platz nahm und sich durch das Karnevalstreiben tragen ließ. Karneval, wir kommen! Heute mache ich jeden nass! Auch die Schmuggler hatten sich einen Festwagen für die Parade gebaut. Natürlich nicht, um Spaß zu haben, sondern um die Tiere unauffällig transportieren zu können. Auf dem Wagen hockte ein riesiger Papagei aus Pappmaché. Und im dicken Bauch der Figur waren die Käfige mit den Tieren versteckt. Der Boss der Tierschmuggler war beeindruckt. Endlich hatten seine Jungs auch mal allein was Vernünftiges auf die Beine gestellt. Kommt schon, na los, kommt schon. Wo stecken die denn? Wow, ja, sehr cool. Wirklich cool. Nicht ganz so cool waren die Kostüme der Gauner. Sie hatten sich als Hühner verkleidet, was doch ein wenig lächerlich aussah, aber wohl den Zweck erfüllte. Marcel! Huhu, Marcel! Ah, bitte. Wir sind die Hühnchen! Komm, Fernando, tanz! Ah, Idioten! Auch Linda und Tullio waren im Karnevalstreiben unterwegs und suchten weiter nach Blue und Jule. Linda hatte sich hübsch kostümiert und war ein Blickfang. Natürlich fiel das auch Tullio auf, der sich in Linda so langsam verliebte. Nigel hatte Jule in einen Käfig gesperrt, der sich im Festwagen befand. Na bitte, fehlt nur noch der andere. Den wirst du nicht mehr finden. Er ist längst weg. Oh, ich muss ihn auch gar nicht finden. Er wird dich finden. Blue und die anderen waren gar nicht mehr weit von ihrem Ziel entfernt. Louis machte der Trubel Spaß. Da bleibt er die Spucke weg! Ja, Baby! Jetzt komme ich erst richtig in Wallung! Louis, bitte! Erst Rettung, dann Wallung! Komm schon! Aus dem Weg, Leute! Also dann, Freunde, ich fliege vor und suche Jules. Hallo, die Damen! Hey, Schnabeltier, warte! Louis rannte mit Blue auf seinem Kopf durch die tanzende Menge. Zufällig lief er auch an Linda und Tullio vorbei. Blue! Tullio! Tullio! Davon ist Blue! Was? Wir haben sie gefunden! Sie ist auf so einem krassen Hühner-Zombie-Wagen! Komm! Los, holen wir Jule! Warte, Blue! Wo willst du denn hin? Ich hab Blue gesehen! Er reitet auf einem kleinen, dicken Hund! Was? Louis und Blue hatten den Wagen fast erreicht. Da sind sie! Das ist der Wagen! Wow! Der Wagen an sich ist schon ein Verbrechen! Hey! Blue sprang auf den Wagen und kroch hinter einer Plane zu Jewel durch. Hey, Jewel. Blue. Ich hol dich da raus. Nein, nein, Blue, du musst hier weg. Du musst verschwinden, Nigel. Doch da hatte ihn Nigel schon gepackt. Hallo, hübsches Vögelchen. Sehr nett, dass du reinschaust zu unserer kleinen Soiree. Ach komm, denkst du etwa, ich bin allein hier? Nix da, ich habe drei der härtesten, gemeinsten und durchgeknalltesten Vögel aus ganz Rio bei mir. Tja, aber die Blue damit meinte, hatte Nigel schon außer Gefecht setzen können und ebenfalls eingesperrt. Habt ihr gehört, Leute? Wir sind gerettet! Ich glaube, er meint uns. Ach, die Liebe. Sie ist so mächtig und so wahnsinnig dumm. Nigel ging nach vorn zum Boss. Ja, sehr gut gemacht, Nigel. Entschuldigung, Entschuldigung! Oh, aus dem Weg! Verzeihung! Halt! Halt! Juhu! Wir haben es wirklich geschafft! Hey Marcel, können wir das nächstes Jahr nochmal machen? Bitte, bitte! Und darf ich dann nochmal fahren? Halt! Komm zurück! Steig ein! Ich habe keinen Blassen, wie ich hier raufgekommen bin, aber ich gehe auf gar keinen Fall wieder runter! Nun war auch Blue gefangen und konnte weder Jewel noch den anderen helfen. Die Tierschmuggler fuhren zu einem kleinen Flugplatz, wo bereits eine Frachtmaschine auf die Ware wartete. Gib her, Kleiner! Der kleine Fernando half beim Beladen der Maschine. Als er einen Moment allein im Frachtraum war, wollte er die Vögel befreien. Ich hole euch jetzt hier raus, okay? Was machst du denn da? Nichts. Das hättest du lieber lassen sollen. Komm mit. Als der Boss seinen Arm packte, biss Fernando ihn, riss sich los und rannte übers Flugfeld davon. Die Schmuggler kümmerten sich nicht weiter um ihn. Und als alles verladen war, rollte das Flugzeug auf die Startbahn. Sie wollen abhauen! Das werden wir ja sehen! In diesem Moment rasten Tullio und Linda in einem Festwagen auf das Rollfeld, den sie sich nur kurz ausgeliehen hatten. Noch wurden sie von den Schmugglern nicht bemerkt. Wir haben's geschafft, Jungs! Ja, wir haben's geschafft! Wir sind die Besten! Ist das ein Festwagen? Wow, diese ganzen Details! Hochziehen, du Idiot! Hochziehen! Linda saß am Lenkrad und raste direkt auf die startende Maschine zu. Ganz knapp flog das Flugzeug über den Festwagen hinweg. Völlig verzweifelt hielt Linda an. Das Flugzeug verschwand in den Wolken. Im Frachtraum war die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Nur Blue wollte sich nicht so leicht geschlagen geben. Schnell, befreien wir die anderen. Ich bin hübscher Vogel, ich bin hübscher Vogel. Wer ist ein hübscher Vogel? Ich bin hübscher Vogel, ich bin hübscher Vogel. Los geht's! Ah, schnell, Leute! Ich bin raus! Blue und die anderen schoben einige Kisten vor die Cockpit-Tür. Dann drückte Jewel den Schalter für die Heckklappe. Langsam öffnete sie sich und die meisten Vögel flogen sofort in die Freiheit. Ja, das Licht! Zuletzt blieben nur noch Jewel und Blue übrig. Los, los, los! Freiheit! Abflug! Wir müssen hier raus! Halt! Ist schon gut. Hey, ist alles gut. Zusammen kriegen wir beide das hin. Ja? Da die Schmuggler die Cockpit-Tür nicht weit genug aufbekamen, ließen sie Nigel durch einen Spalt in den Frachtraum schlüpfen. Der stürzte sich sofort auf Blue. Jewel wollte ihm helfen, aber Nigel stieß sie weg. Dabei kippte eine Kiste um und Jules Flügel wurde eingeklemmt. Jewel! Au, mein Flügel! Ach Gottchen, wie schade. Jetzt haben wir zwei nutzlose, flugunfähige Vögelchen. Blue griff sich den Feuerlöscher und betätigte ihn. Cool, Mann!